As children, we fear the dark. Anything might be out there. The unknown troubles us. Ironically, it's our fate to live in the dark. This unexpected finding of science is only about 3 centuries old. Head out from the Earth in any direction you choose. And after an initial flash of blue and a longer wait while the sun fades, you are surrounded by blackness, punctuated only here and there by the faint and distant stars. Hallo und herzlich willkommen zu Astrogeo, dem Podcast, dem neuen Podcast von mir, von Karl Urban. Mein Name ist auch Pikal auf Twitter und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, was möchte ich mit diesem Podcast erreichen? Ich bin Wissenschaftsjournalist und in meiner Tätigkeit spreche ich sehr oft mit sehr interessanten Leuten, führe tolle Gespräche und kann leider immer nur wenige Sekunden oder Minuten aus diesen Gesprächen dann wirklich verwenden für meine Artikel, für meine Radiobeiträge. Und da dachte ich mir, es wäre doch auch mal ab und zu spannend, diese Gespräche komplett senden zu können. Und dafür werde ich diese Gespräche von nun an ab und zu auch nochmal für diesen Podcast führen. Ich bin nicht nur Wissenschaftsjournalist, ich bin auch Medienmensch schon lange und vor allem bin ich Geowissenschaftler. Ich habe also Geologie studiert und habe deshalb vielleicht einen besonderen Zugang zu den Geschehnissen in der Geschichte dieses Planeten. Und es ist ja beispielsweise erstaunlich, dass die 4,5 Milliarden Jahre, die diese Welt schon existiert, umgerechnet auf 24 Stunden, dass in diesem Zeitraum der Mensch wirklich nur die letzte Minute ausmacht. Und also eine Minute in 24 Stunden. Und diese Zivilisation, die heute diesen Planeten beherrscht, tatsächlich nur wenige Sekunden existiert. Diesem Fakt möchte ich mich ein Stück weit widmen, versuchen, die Erdgeschichte greifbar zu machen und die Veränderungen, die wir hier hervorrufen. Ich möchte beispielsweise mit Geologen sprechen, die im Bergbau sehr aktiv sind, ohne dabei nicht mit der Landschaft verbunden zu sein. Der Bergbau, der die Landschaft stark verändert, der auf der anderen Seite aber absolute Grundlage unseres Wohlstands, unserer Zivilisation, unserer Technik sind, ohne die wir heute immer noch in der Höhle leben würden. Das möchte ich tun. Ich möchte aber auf der anderen Seite den Blick noch ein bisschen weiten, nicht nur in der zeitlichen Dimension dieses Planeten, sondern auch in der räumlichen Dimension dieses kleinen blauen Flecks, den Carl Sagan in dem Intro gerade erwähnt hat, auf dem wir leben und der erstaunlich klein und in einer erstaunlich umfassenden Dunkelheit um eine kleine gelbe Sonne kreist. Ja, all das möchte ich hier besprechen. Das Format dieses Podcasts, das wird ein sogenannter Laber-Podcast. Ich werde mich also mal anvisiert eine Stunde oder auch mehr, je nachdem wie interessant es ist, mit einem Gesprächspartner unterhalten, Fragen stellen und dieses Gespräch dann einfach ungeschnitten ins Netz stellen. Ich freue mich nach jeder Sendung natürlich über Feedback, die im Blog problemlos eingestellt werden können als Kommentare. Ich bin auch nach wie vor sehr offen, wenn wir am Format etwas drehen sollen. Ich bin da sehr auf eure Kollaboration angewiesen, gerne auch mit Hinweisen auf andere interessante Gesprächspartner, auf interessante Themen und ja, ich bin sehr gespannt, was da kommt. Ja, zum Schluss dieser Laberei, die soll auch gleich ein Ende haben, bevor es dann in der ersten Ausgabe um die Substanz geht. Ein herzlicher Dank an mein großes Podcast-Vorbild, derjenige, der im deutschsprachigen Raum zumindest dieses Format mit begründet hat und es vorangetrieben hat, der auch in den letzten Jahren neben den Produktionen, die er sowieso macht, wie CRE, Chaos Radio Express und einige andere, einen Podcast für Podcaster gemacht hat, den Lautsprecher, in dem er sehr viel über die Technik erzählt, die notwendig ist, um eine einigermaßen hörbare Qualität hervorzurufen. Und das hat mir hier bei der Vorbereitung sehr geholfen. Dafür danke an Tim. Ja, ich freue mich auf Feedback und ich bin gespannt, was ihr sagt zu den ersten Folgen. Bis dahin, tschüss.